ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 Jahre Hörspielgeschichte und wir hören genau hin. Nora Gomringer ist hier am Mikrofon und da drüben sitzt... Jörg Albrecht. Schön, dass wir weitermachen. Die Nachtigall. Rosa von Braunheim. Das Ganze beruht auf einem realen Vorfall, den Rosa von Braunheim in einer Zeitung gefunden hat. Das Ganze spielte in New York City. Er versetzt das aber in den Kontext Deutschland und eigentlich katholisches Deutschland, muss man sagen. Das Stück ist von 86, aber wir haben eigentlich noch eine sehr starke katholisch geprägte Szene vor uns. Auch hier wieder kurzer Handlungsabriss. Worum geht's? Eine Mutter wirft ihren erwachsenen Sohn aus dem Haus, weil sie wieder heiraten will. Und der nimmt sie dann gefangen. Ja. Und das ist unglaublich lustig, aber eben auch sehr schmerzhaft, wie die Beziehung zwischen den beiden da verhandelt wird und auch so, wie die Leute von außen kommen. Und man hat immer Leute an der Wohnungstür, die rein wollen und der Sohn wehrt die ab. Also eigentlich ist es wie so eine Revue, finde ich auch so ein bisschen. Ja, und dann versteht man ja auch irgendwann, dass es eine Ebene ist und die andere Ebene ist, dass man sich selbst als Hörer in einer Art improvisiertem Drama, Psychodrama befindet. Mich hat das erst irritiert und dann aber hört man ja wirklich Rosa von Braunheim selbst, wie er eingreift, genau, quasi, die Regie macht. Ja. Das fasziniert. Ja, das fasziniert. Also alle werden es ja gleich hören, wie es aufgebaut ist, aber es gibt quasi diese Geschichte zwischen Mutter und Sohn und anderen Figuren, die auftauchen und dann eben, so wie du sagst, Rosa von Braunheim, der als Regisseur eingreift und mit den beiden HauptdarstellerInnen das Ganze verhandelt und die sind einfach auch fantastisch. Wir müssen das einmal kurz würdigen, finde ich. Das ist zum einen Friedrich Steinhauer, der die Nachtigall von Ramersdorf genannt wurde, also ein Schauspieler, der soweit, also heute würden wir sagen, er ist intersexuell gewesen und wir hören eben diese Stimme, die auch so zwischen den Geschlechtern changiert und auf der anderen Seite die Schauspielerin Luzi Grin und es gibt eben auch diese Gespräche, diesen Teil des Stücks, in denen von Braunheim mit den beiden darüber spricht, was das bedeutet, was diese Geschichte für sie heißt und da kommt ganz viel hoch. Also ganz viel von dem, was die beiden selber mit ihren Eltern erlebt haben und eben auch sehr stark in so einem katholischen Setting erlebt haben. Also es ist so dieses Glaubensregime, was vielleicht damals die Gesellschaft noch anders geprägt hat. Der Clou ist für mich eigentlich, dass in diesem Impro-Setting auch wieder Übergriffe passieren. Also die diskutieren was, aber dann müssen die DarstellerInnen was machen, was sie vielleicht nicht so richtig wollen. Und sie kommen da sozusagen ja an die Grenzen von dem, was machbar ist. Und ähnlich ist es ja auf der Ebene der Geschichte zwischen Mutter und Sohn. Ja, und Musik wird eingesetzt in dem Hörspiel als Beautiful Escape. Also so als eine Möglichkeit, in der offensichtlich ja auch der Friedrich Steinhauer selbst eben als Schauspieler und Sänger unterwegs in den Kneipen und Bars als die Nachtigall per se im Prinzip eine Art Wiederaufleben lassen von Fritzi Massari, Marika Röck und so den großen Sängerinnen der Vergangenheit, in der er ja wohl auch geprägt wurde, auch durch seine Mutter, dass er diese Lieder bringt und dann eben auch die Reaktionen der Leute hart findet und unerbittlich und überhaupt nicht warm und offen und manchmal doch unglaubliche Hingabe zu hören ist. Also er, der sich diesen Liedern und diesen Stimmen so hingibt. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich bin echt mit diesen Liedern aufgewachsen. Aber Rosa von Braunheim, vielleicht einfach nur mal als Stichwort. Mach noch mal den Raum auf. Ja, erzähl. Also Filmemacher und eigentlich die Ikone des queeren Kinos in Deutschland. Also von ihm sind so Klassiker wie Die Bettwurst oder eben auch Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und das sind nach wie vor bahnbrechende Filme, die eigentlich erst möglich gemacht haben, dass Film und vielleicht auch Kunst überhaupt in Deutschland queer sein kann und so wahrgenommen wird. Jetzt hören wir mal, wie die Nachtigall singt. Ton ab. Thank you. Jetzt machen wir uns eine schöne, gemütliche Kaffeestunde. Sieh mal, was ich dir gebracht habe. So schöne Schokoladenkekse, die isst du doch gerne, nicht? Machen wir uns Tee. Trinkst du doch auch gerne. Ja, Tee trinke ich schon gerne. Aber die Schokoladenkekse, du weißt ja, dass ich so mit dem Magen zu tun habe. Ich weiß nicht, ob ich die essen darf. Ach, die darfst du schon essen. Wenn sie dir schmecken, alles, was einem schmeckt, muss einem auch gut bekommen. Sieh mal, hier gieße ich dir ein bisschen. Kannst ja mal versuchen. Ich habe dir nämlich eine wichtige Mitteilung heute zu machen. Du weißt ja genau, dass ich immer für dich da gewesen bin, ja? Und immer für dich gesorgt habe, all die Jahre. Und nun habe ich mich entschlossen, einen Mann zu heiraten. Der möchte dich aber nicht in der Wohnung haben, sondern du musst dein Leben schon allein in die Hand nehmen und musst zusehen, dass du deine Brötchen verdienst. Wieso? Was hat er denn gegen mich? Ja, er sagt, wenn das ein kleines Kind wäre, ein Säugling, denn ja, da würde es nehmen, aber nicht so groß wie du bist. Also das geht ja nun nicht. Also nun musst du zusehen, dass du irgendwie über die Runden kommst, auch ohne mich. Du kannst ja nicht immer am Rockzipfel hängen, der Mutter, das geht doch nicht. Das siehst du doch selbst ein, nicht? Du weißt doch ganz genau, dass ich nicht auf eigenen Beinen stehen kann, weil du mir mal alles versaut hast, verstehst du? Du hast ja immer zu mir gesagt, ich brauche keine Freundin und nichts, sondern ich müsste, solange du lebst, müsste ich immer auf dich achten und du wärst meine Freundin und meine Mutter und alles. Das stimmt ja noch nicht. Du kannst es hier ruhig ein Mädel aussuchen und du könntest deine eigene Familie haben. Dass du in deinem Alter noch mit Sexualität anfängst, das ist doch nicht normal, sowas. Du kannst doch nicht jetzt auf einmal willst du einen Mann heiraten und in deinem Alter noch triebhaft werden. Das ist doch nur für junge Mädchen, damit eine Fortpflanzung gibt. Damit Mann und Frau zusammenkommen, damit in der Ehe ein Kind zustande kommt. Und ich habe ja gedacht, auch mal Enkelkinder zu haben. Ich habe mich gefreut, als ich einen Sohn geboren hatte. Ich dachte, du wirst ein nettes Mädel haben. Und du hattest ja aus der Nachbarschaft die Luise. Aber du hast dir da nur sich so dumm benommen, hast dir da Kaffee übers Kleid gegossen. Und da ließ sie dich natürlich sitzen. Ja, weil sie mich unkeusch betastet hat. Ich habe das als katholischer Mensch nicht geduldet. Ja, du hättest sie ja heiraten können. Das wäre normal gewesen, ja. Aber du eignest dich sicher nur fürs Kloster. Weiß nicht. Vielleicht wärst du da besser aufgehoben gewesen, ja? Ja, und jetzt müsste ich mich eigentlich von dir trennen, weil du auf einmal einen Mann heiraten tust. Ja. Das ist doch nicht normal. Und deine bunten Kleider, die du trägst. Und die Ketten alle um. Und jetzt machst du auf einmal auf jung. Ja, na sicher. Das ist ja zweite Jugend. Weshalb nicht? Das ist keine zweite Jugend. Aber ja. Du stellst dich auf einmal plötzlich so um. Das ist eine Strafe Gottes, wenn du sowas tust. Das ist keine Strafe Gottes, das ist eine Gnade. Nein, das darfst du nicht tun. In meinem Alter noch einen Mann kennenlernen. Das darfst du nicht tun, das ist, da kannst du eines Tages in die Hölle kommen. Gott nimmt dich nicht auf, wenn du so triebhaft wirst. Naja, und deshalb soll ich ja nicht heiraten? Weil du Vater versprochen hast, nicht mehr zu heiraten. Das habe ich ihm nicht versprochen. Dazu war ich viel zu jung damals noch, das hätte ich ihm gar nicht versprechen können. Ich habe aber für dich gesorgt, so lang wie ich konnte. Aber jetzt will ich nicht mehr. Jetzt will ich mein eigenes Leben führen, ja? Das musst du auch verstehen. Wir können doch zusammen auch ein eigenes Leben führen. Du brauchst doch keine Sexualität mehr in deinem Alter. Aber ich brauche jemanden, der hier die ganzen Reparaturen macht. Du bist ja auch dazu nicht fähig. Wenn mal tapeziert muss werden oder in elektrische Leitung gelegt werden muss, ja? Du kannst das ja nicht. Da muss ich mal Handwerker rufen, aber ja? Strapaziert kann ich doch auch mal... trapeziert, wenn gemacht muss werden, da kann ich doch Bücher kaufen. Ich habe immer bezahlen müssen, den Handwerker, bis jetzt konntest du das nicht, ja? Und der Mann, den ich heirate, der ist praktisch veranlagt, der macht mir das alles, ja? Und deshalb habe ich das gut überlegt. Ich hatte so viele Freunde, aber dieser Mann, der ist jetzt gerade richtig und den werde ich heiraten. Du weißt doch gar nicht, ob er dich ausnützen tut und nebenbei andere Mädchen hat, das weißt du ja gar nicht. Ach, Bro, der wird schon keine andere haben. Natürlich kann man das nicht wissen. Im Voraus kann niemand wissen. Ehe ist wie ein Lotteriespiel. Einer gewinnt, der andere verliert, ja? Lang, lang ist her. Lang, lang ist her. Ach, Mutter, wenn's nur einmal noch wie damals wär. Weißt du noch damals, wie ich am Rock dir hing und dann der Beste in der Schule? Weißt du noch damals, wie es ums Leben ging, als du mich pflegtest fast ein Dreivierteljahr? Da warst du so lieb es wohl abgemachte Sache sein, dass ich dich in ein Heim gebe. Vater wollte das früher schon machen, als du Kind warst, weil du schon nicht so normal warst wie andere Kinder. Ich habe das immer verhindert, habe es beschwichtigt, habe gesagt, lass den Jungen, er wird sich auswachsen, er wird noch normal werden. Aber jetzt sehe ich ein, das wird nichts mehr aus dir. Also es ist beschlossene Sache, dass wir dich in ein Heim geben, in eine Anstalt, da wirst du es sehr gut haben. Du bekommst doch die Mutti, nein, aber Muttilein, tu das nicht, tu mir das nicht an. Ja, weshalb denn nicht? Du brauchst doch keine Angst zu haben. Da wirst du Menschen kennenlernen, wirst dich da unterhalten können mit Gleichaltrigen. Und du bekommst dein Essen, du hast dein Zimmer, du hast deine Ordnung. Also das wird dir da sehr gut gefallen, wenn du am Anfang auch Heimweh bist haben, aber du wirst dich da einleben. Und ich komme dich dann besuchen. Und da bist du versorgt. Dann brauchst du nicht Angst zu haben, dass du auf einer Parkbank musst schlafen oder ohne Brot am Morgen aufwachst, ja? Dann hast du zu essen dort. Die sorgen für dich. Und anderen geht's da auch gut. Und dann werde ich alles dagegen setzen, dass du nicht heiraten tust. Da kommst du eben in die Irrenanstalt. Da werden sie dich eben festbinden, ja? Da kannst du gar nichts mehr machen. Kommst in eine Zelle, in eine Zwangsjacke. Weißt du, wie das ist, nicht? Hast du schon mal im Fernsehen gesehen. Da kriegen sie so eine weißen Jacken um und da wird hinten zugebunden. Ja, du brauchst gar nicht zu weinen, das ändert ja auch die Sachlage nichts. Wir müssen erst praktisch denken, nicht? Muttilein, komm, wir wollen uns doch wieder versöhnen. Ich bring dir auch ein Likörchen. Du trinkst doch so gern Likörchen. Ach ja, das können wir nach dem Tee gut vertragen. So, dein Likörchen. Und du musst aber auch trinken. Lass dir es gut schmecken. Prost. Ist ja so viel drin, das schmeckt ja so bitter. Was hast du denn da drin? Gar nichts. Na? Das ist nur das Aroma. Das schmeckt doch sonst immer anders. Du trinkst ja gar nichts. Doch, ich trinke auch. Siehst du, ich trinke auch. Ja? Naja. Trink's ganz aus, sonst ist es doch schade, wenn noch ein Tröpfchen drin ist. So, ich stell mal das Glas wieder weg. Ich bin ja auch so müde. Und so, jetzt wirst du dich schön ausruhen, Muttilein. Und nachher werden wir noch mal über alles sprechen, ja? Ruh dich schön aus. Aber Kopfschmerzen, hast du mich für Kopfschmerzen schon kostet, mein Junge? Das kannst du gar nicht ermessen. Wenn ich würde meine Memoiren schreiben, das würde so ein dickes Buch geben. So, ruh dich schön aus. Ja, mir wird auch so ganz schwindelig. Ich weiß nicht, ich schlafe doch sonst gar nicht so schnell ein. Es ist ja noch helllichter Tag. Aber ach, das ist bloß die Aufregung. Ganz. Das ist nur die Aufregung zwischen uns beiden. Müde. Nachher werden wir über alles wieder nochmal sprechen. Naja, worüber sollen wir denn jetzt noch sprechen? Dass du dir das nochmal überlegst mit der Heirat und dass wir wieder zusammenbleiben. Da wird sich wohl nichts mehr ändern. Jetzt schlaf erstmal schön. Thank you. ich den Kaffee machen, ja? Ich habe mir schon sowas rausgenommen. Das ist doch Kaffee. Ja. Aktuell nicht, aber das ist noch gar nicht angefangen. Hast du keine alte, wo er noch nicht angefangen ist? Ja, hier. Ich mag nicht immer neu aufmachen, ne? Mhm. Ja, siehst du, ne? Erst das alte vertrauen. Kampf den Verderb. Wie hast du denn geschlafen, Lutzilein? Oh, geschlafen habe ich so wie ein Toter heute. Ja? Naja, ich war erst um 4 im Bett, ne? Hab ich ja gesagt, zur Kirche musst du, ist egal was. Wie war denn deine Mutter eigentlich? Deine wirkliche Mutter. Die spielt ja jetzt hier im Hörspiel, spielt ja jetzt Mutter und Sohn. Aber ja, kann man bezeichnen. Meine Mutter war sehr herrschsüchtig, sehr putzsüchtig. Und dann im Sternzeichen Steinbock geboren, ne? Kannst du dir vorstellen. Alle Leute unterm Steinbock müssen immer die erste Rolle überall spielen, nicht? Und wenn sie nicht die erste Rolle spielte, dann war sie sofort beleidigt, ging weg und dann gab es für sie nichts mehr, nicht? Also sie war immer gewöhnt, der Mittelpunkt zu sein überall, ne? Und wenn ich mir mal einen neuen Hut kaufte, dann sagte sie sofort, auch in polnischer Zeile, wo es so knapp war, mit Garderobe, mit allem, ja, der Hut ist doch für mich, ne? Ja, sag ich, Mutti, nimm mal den Hut, ne? Ich finde noch einen anderen, ne? Also Mutchen zu Liebe, bloß damit Frieden im Hause war, sonst hätte sie noch geredet und geredet. Also geschlagen hat sie mich nie, aber sie konnte mit Worten derartig verletzen, dass das mehr war wie Schläge. Zum Beispiel? Naja, eben, dass sie dann dauernd dasselbe redete. Du musst dies, du musst dies, du musst das und weshalb hast du das nicht? Also immer irgend so ein Kommandoton, ja. Hilfe, Hilfe, Räuber, Einbrecher, Mörder, Fritte, bist du auch angebunden? Komm doch mal her. Wegen. Weißt du, ist es besser, wenn du von hinten kommst, verstehst du, durch die Tür. Du bist noch nicht da. Du bist draußen an der Tür und du kommst rein. Ich schreie jetzt um Hilfe. Nicht? Und du musst dann auch wirklich böse sein auf ihn. Naja, also, sicher. So? Ja. Was ist denn hier los? Hilfe! Hilfe! Räuber! Einbrecher! Mörder! Fritzi, komm mal her, bist du auch angebunden? Haben sie ja was geklaut in unserer Wohnung? Die haben hier wohl alles aufgebrochen, nicht? Oh nein, du bist ja frei. Ich hab dich festgebunden. Was hast du gemacht? Du musst mich zu Wort kommen lassen. Sie lässt mich nicht zu Wort kommen. Da muss ein Ton ab, dass ich reden kann. Nochmal. Hilfe! Überfall! Räuber! Mörder! Was ist hier passiert? Fritzi, komm doch mal sehen. Was ist hier? Ich bin hier festgebunden. Haben die uns beklaut? Stehen überhaupt unsere Möbel noch? Guck doch mal nach, ob das Geld da noch ist in der Geldkassette. Komm doch mal her, Fritzi. Sieh doch mal, was hier mit mir passiert ist. Komm doch. Fritzi, komm schnell. Komm doch her. Ja, ich hab mich festgebunden. Was? Jetzt kommst du mir nicht mehr los. Du machst das? Ja. Das gibt es ja nicht. So einen Sohn zu haben. Jetzt kannst du nicht mehr deinen Freund da heiraten. Das ist doch unmenschlich, sowas. Jetzt gehörst du mir. Also, und ich kann mit dir machen, was ich will. Das gibt es nicht. Ich hätte dich lieber Mutterleibe töten sollen, nicht so einen Unhold als Sohn gebären und aufziehen. Und das ist der Dank dafür, für all die Liebe, die ich aufgeopfert habe, all die Jahre für dich, ja? Dass du mich hier festbindest. Nun binde mich mal hier los. Nein, ich binde dich nicht los. Ich lasse dich jetzt so fest. Nein, das tut dir weh. Sieh mal, die Knöchel sind hier schon. Du bist jetzt in meiner Gewalt. Meine Knöchel sind hier schon ganz geschwollen. Guck mal hier. Das ist mir egal, das ist mir egal. Die Handgelenke und die Füße. Du hast mich all die Jahre so schikaniert. Jetzt habe ich dich mal an meine Bann festgebunden. Und so, du hast wohl vergessen das vierte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Na ja, nur nimm mal eine Schere und schneid das hier ab, die Dinger, ja? Von wegen. Ja, du bleibst jetzt so festgebunden, so wie es mir gefällt. Nee, ich bleib nicht. Hier um Hilfe rufen. Sie all die Nachbarn das hören. Na, die werden sowieso schon von alleine kommen. Auch mein Verlobter wird kommen. Alle werden kommen. Wer ist denn da? Ja, ich bin's. Kann ich mal bitte mal meine Verlobte sprechen? Das geht nicht. Ich bin gerade aus dem Bad gekommen. Ich bin auch nicht ganz trocken. Ach, das interessiert mich nicht. Ich habe schon versucht anzurufen. Ich will unbedingt jetzt meine Verlobte mal sprechen. Ich kann die Tür nicht viel aufmachen, denn sonst kriege ich eine Lungenentzündung. Ich mache die Kette davor. Ach, Sie sind das. Was wollen Sie denn? Ich will unbedingt meine Verlobte sprechen. Mach mal die Tür auf. Meine Mutter hat mir viel von Ihnen erzählt. Sie will von Ihnen nichts mehr zu tun haben. Sie heiratet Schwindler. Ach, das glaube ich nicht. Das ist alles erlogen. Das will ich mal persönlich von ihr hören. Das können Sie nicht von ihr hören. Sie ist nicht da. Du bist ein unverschämtes Bürschchen. Sei nicht so frech zu mir. Mach die Tür auf, ich will sie sprechen, sonst gibt's was auf deine Nase. Auf meine Nase? Da habe ich schon mal was drauf bekommen. Da will ich nichts mehr drauf bekommen, weil ich einen Autounfall gehabt habe. Sie können mir gar nicht drohen. Hör mal zu, du, ich komme wieder. Das wird nicht unser letztes Treffen sein. Dann hol ich die Polizei. Sie sind ja bekannt wie ein bunter Hund. Fenster gemacht. Und wenn du dich jetzt anrühren tust oder wenn du dich losreißen tust, dann fliegst du in die Luft, weil lauter Raketen drin sind. Ach, das stimmt doch nicht. Wo kannst du Raketen bauen? Dazu müssen andere Leute sein, aber nicht du. Du denkst doch, ich bin zu dumm. Ich habe da Raketen reingebracht. Das stimmt nicht. Das glaube ich dir nie im Leben. Von wem hast du die denn gekauft? Du wirst schon sehen. Das stimmt nicht. Versuch es mal loszukommen, da fliegst du in die Luft. Die sehen ja unheimlich aus. Ich glaube, es sind nur solche Blechdeckelbüchsen. Also von Büchsen solche Deckel. So sehen die jedenfalls aus. Von wegen Blechdeckel. Da sind richtige Raketen drin. Dann versuche mal deine Schnür. Ja. Dann habe ich überall eine Zündschnur dran gemacht. Da brauchst du dich bloß zu bewegen. Da habe ich überall mit Zündzeug überall funktioniert. An allen Seiten. Und wenn du dich da bewegen tust und wieder loskommst, dann fliegst du in die Luft. Ja, dann fliegst du auch in die Luft. Genau dasselbe. Wenn das immer hier in Flammen aufgeht, dann bist du genauso dran wie ich. Also brauchst du gar nicht zu denken, dass du das überlebst. Ich habe eine kugelsichere Weste drunter an. Ja, kugelsichere Weste ist nur in dem Falle, wenn du mit dem Gewehr beschossen wirst, aber nicht für so etwas. Dann bring mal die Dinger wieder weg. Sie nein, die bring ich gar nicht weg. Du kommst nicht mehr los. Du sitzt jetzt hier auf dem jetzt hätte ich mich beinahe versprochen, durch dich, weil du mich ganz durcheinander bringst, weil du mich immer so behandelt hast, wie ein kleiner Junge. Aber jetzt zeige ich dir, dass ich ein Mann bin und was ich für ein kräftiger Typ bin, dass ich jetzt dich in meinem Bann habe. Du pflanzest in die Kindesseele, mir Toben Pflicht und gar nicht mehr zu. Jetzt muss ich meinen Mittagsschlaf machen, was du da für unseren verzapfst. Schlaf. Ich werde jetzt den Dämon aus dir austreiben. Du hast einen Dämon in dir. Der hat Besitz von dir ergriffen. Der quält dich und der sagt, du sollst dich unrein benehmen. Du sollst unreine Bücher lesen und du sollst Schweinerei treiben. Unkeuschheit. Aber ich lasse mir jetzt die Formeln geben von einem Pfarrer. Und dann treibe ich dir den Dämon aus. Dämon, gib deinen Namen her. Wie heißt du? Ich heiße Olibaldus. Ich habe gewusst, dass ein Dämon drin ist. Wie bist du nur in diesen Menschen hineingekommen, du grässlicher Dämon? Man hat mich heraufbeschworen. Ich will nicht gehen, nein, ich will nicht gehen. Ich will nicht in die Hölle, in den grauenvollen Ort. Du musst gehen. Wenn es Gott dir befiehlt, musst du gehorchen. Wenn du nicht gehorchst, rufe ich die Mutter Gottes. Sie hat dir schon oft das Haupt zertreten. Ich will nicht, nein, ich will nicht. Ich hole Weihwasser. Moment, ich hab doch irgendwo Weihwasser gehabt. So. Ja, ja, was bespritzt du mich hier mit Wasser? Was soll das nun wieder? Du hast einen Dämon in dir und der muss raus. Du musst den Dämon wieder rauskriegen, damit du wieder richtig normal wirst, damit du nicht heiraten tust. Das sagen die Dämonen. Die wollen, die Teufel wollen das haben, dass du heiraten tust und Unkeuschheit treiben. Ich muss dich jetzt bespritzen. Ich muss dich rundherum bespritzen. So, ja, du hol doch mal ein bisschen Wasser, dann kannst aber du sauberes, richtig bespritzen. Aber sauberes. Dann kannst du richtig bespritzen. Ne? Ja, ja. Du denkst, ich will auch noch Schnupfen kriegen wie du. So, mach dir das was aus, wenn er dich ein bisschen bespritzt? Sicher macht mir das was aus. Ja? Ja. Meine Frisur, was meinst du, wie teuer die war? Nee, ich bespritze dich nicht am Kopf, sondern... Oder so auf kleiner, ja, das ja, bin ich aufs Gesicht. Wie kommst du auf die Dämonen? Bist du selber mal gequält worden von einem Dämon? Ja, sicher. Ja. Das Erlebnis ist, dass solches passiert, dass ich als Junge immer erst sehr streng katholisch erzogen bin worden und dann auf einmal so ein ungünstiger Glaube bekommen habe, also eine Missgunst bekommen habe, in dem ich nicht mehr feste glauben konnte. Und das habe ich am Anfang nicht richtig verstanden. Und da habe ich solche Bücher mir gekauft, von Schwarzer Marquis und alle möglichen Bücher, und die ich nicht lesen durfte, und habe aus Neugier da rein geblättert. Und da habe ich gelesen, dass sich im Mittelalter Leute dem Dämonen verschrieben haben. Und da habe ich gedacht, nein, sowas würde ich nie tun. Und eines Tages muss eine innere Stimme zu mir gesagt haben, tu es das, wenn du das tust, dann wirst du dein sündhaftes Leben aufgeben, weil ich schon als Kind immer Selbstbefriedigung getrieben habe mit acht und zehn Jahren, also mich selbst am Körper vergriffen habe, indem ich schon mit so Büchern und so schlechte Bücher, die man unter der wie sagt man denn, unter dem Ladentisch verkauft hat und die ich aus Neugier angeschaut habe. Und dann auch Lust in mir erweckt habe. Und da habe ich gedacht, jetzt möchte ich gern auch erwachsen sein und auch sowas tun. Und da habe ich die Lust empfunden. Und dann hat eine innere Stimme zu mir gesagt, geh hin und tu das Blut, schneid in deinen Finger hinein und tu das Blut in den Spiegel hinein. Dann wollte ich das Blut wieder wegmachen, da ging es nicht mehr weg. Also schreiben was? Ja. Und dann nach 6 Wochen wurde ich auf einmal einen Drang empfunden, dass ich in eine Kirche gehen soll. Und da bin ich in eine Kirche gegangen und dann habe ich zu dem Erzengel Michael beten wollen und konnte nicht beten, weil mir einfach die Kraft gefehlt hat und auch die Stimme, dass ich beten konnte. Ich konnte einfach nicht beten. Ja, man kann auch leise beten. Ich konnte nicht beten. Etwas hat mich immer aus der Kirche rausgezogen. Also das gibt's doch nicht. Und dann habe ich angefangen, mit Gewalt zu beten und dann kamen mir die Tränen. Und dann habe ich den Erzengel Michael immer angeschaut und auf einmal fing ich dann furchtbar an zu heulen und eine Stimme kam aus meinem Mund. Du dreckige heilige Sau, du Mistsau, du dreckige. Und da denke ich, Mensch, das gibt's ja nicht. Du kannst ja nicht selber reden, obwohl du das gar nicht bist. Und dann habe ich das nicht beachtet und dann habe ich wieder in die Bank gesessen und habe wieder angefangen zu beten und dann wurde es immer schlimmer. Du dreckige heilige Sau, du Mistsau, wenn du nicht sofort aus der Kirche gehst, reiße ich da dein ganzes Gesicht kaputt. Das, irgendwas stimmt da nicht. Dann bin ich zu einem Arzt gegangen und da hat ein Arzt mich untersucht und festgestellt, dass etwas Überirdisches ist. Und dann hat er einen Priester dazu gerufen. Und da hat der Priester gewusst, dass ich ein anbesessener Mensch bin. Und er hat ein Exorzismus gebetet. Exorzitien, nicht Exorzismus. Erst ein Exorzitien. Erst ein Exorzismus, so. Mhm. Und dann erst Exorzitien gebetet. Also erst hat er ein Exorzismus gebetet und hat die Teufelsaustreibung gemacht. Mhm. Und da schrie dieser unreine Geist, er heißt Alibaldus. Und dann hat der mich unendlich gequält. Der hat mein Geschlecht gejuckt, als wenn ich hunderte von Tieren unten am Geschlecht habe. Ich habe das Geschlecht angepackt und habe mich gewaschen und habe Weihwasser gesehen. Dann war es wieder 10 Minuten Ruhe. Dann fing er wieder an, mein Geschlecht zu jucken oder mir an meinen After zu jucken. Also er hat mir überall was angetan und er hat mir auf dem Kopf gejuckt, wie hunderte von Tieren auf dem Kopf. Dann habe ich so eine Perücke aufgesetzt, dann war es wieder 10 Minuten weg. Dann hat er wieder angefangen. Dann habe ich eine geweihte Medaillon auf den Kopf gelegt. Dann habe ich wieder einigermaßen Ruhe gehabt. Dann fing er wieder aus meinem Mund heraus zu schreien. Du heilige Sau, du Menschensau, wenn ich Macht hätte, würde ich dich zerreißen. Und das ging, das war furchtbar. Wer ist denn da? Ich, Gerd. Ach, der Müllmann. Oh Gott, scheiße, das ganze Zeug da, dass sie auch nicht vor können, wenn ich vorn rumkomme. Ich muss das ganze Zeug wieder da wegkommen. Weil ich gedacht habe, andere Menschen kommen da vorne rum und nicht hinten rum. Moment. Ach, jetzt fällt der ganze Mist doch wieder runter. Ach Gott, das auch noch. Der ganze Dreck da. Ach, ist das ein Mist. So ein Mist. Heute ist auch besonders viel da. Moment mal. Ach, die Tür geht ja immer so schwer auf, Mensch. Der Wahnsinn. Tag, Fritz. Wer sind Sie denn? Ich bin der Gerhard. Ja, was für ein Gerhard? Bisschen doof. Gerhard, hier. Dein Bruder Gerhard. Aber Sie sind doch eine Frau. Ich bin dein Bruder, ich bin nur als Frau zurechtgemacht. Ja, wie kommt das denn? Meine Güte, ich mache mich immer als Frau zurecht. Da lass ich nicht rein. Ach komm, Fritz, nun mach die Tür auf. Lass mich doch mal rein hier, es ist sau kalt hier draußen. Ja, dann siehst du aus wie ein Transvestit, Mensch. Ja, ich bin doch ein Transvestit. Also, sowas gibt's bei uns in der Familie nicht, nein. Ach, erzähl doch nicht so einen Blödsinn. Genau den gleichen Blödsinn wie früher immer. Du bist doch selber einer. Ich bin kein Transvestit, das ist eine Beleidigung. Ach, eine Unverschämtheit ist das. Du bist doch immer schon eine alte Tunte gewesen. Erzähl doch nicht. Da kannst du gleich draußen bleiben, alte Tunte. Ich bin nur 6 Jahre älter wie du, merkt ihr das? 16, Herzchen, 16. Und ich kann nicht rechnen. Okay, nochmal. Hey, verstehst du, er ist doch in du musst dich ja wehren. Ja, aber 16 Jahre, das lasse ich nicht zu, dass er das sagt. Ja, das stimmt ja auch nicht, das musst du dann sagen. Du bist ja nur unverschämt, wie kommst du überhaupt drauf? Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Ja. Ne? Ich bin dein Bruder. Dein 10 Jahre jüngerer Bruder, Gerd. Ich habe nur einen kleinen Bruder gehabt und der ist in ein Heim gekommen. Ja, ich weiß, ihr habt mich damals ins Heim abgeschoben. Nun lass mich doch mal bitte rein, mir ist saukalt. Ja, was wollen Sie denn überhaupt? Ich wollte euch besuchen und außerdem wollte ich was Geld haben. Geld? Ich habe kein Geld. Sicher habt ihr Geld, ihr habt doch letztens von Oma geerbt, das weiß ich haargenau. Mutter! Mutter! Sie ist nun krank. Lass mich doch mal rein. Mutter ist krank. Krank? Was hat sie denn? Nun lass mich doch mal eben schwere rein. Schwere Grippe. Dann soll sie mal schnell ein Testament machen, bevor sie noch abnippelt. Ich lass niemanden rein. Ich gebe Ihnen 40 Mark. 40 Mark? Ich bin doch keine alte Ausgelatsche. Du hast doch wohl... 40 Mark, ey. 40 Mark soll mein Erbteil sein. Oma hatte aber ein bisschen mehr als 40 Mark. Mehr haben wir nicht. Ich lass mich mit 40 Mark nicht abspeisen. Du hast doch wohl einen Vogel. Dann noch mal, komm, lass mich mal rein hier. Das nein, ja... ich lasse hier niemand rein. Und wie sie überhaupt aussehen. Ja, wie sie überhaupt aussehen. Die Wimpern da und die knallroten Lippen da. Ja, guck dich doch mal an. Du siehst doch genauso aus wie Mutter. Vergrämt bis in die letzte Furche. Vergrämt? Ich kann als junger Mensch gar nicht vergrämt aussehen. Junger Mensch. Ich kann als junger Mensch überhaupt nicht. Ich sehe gut aus. Ich sehe nur ein bisschen mager aus. Ein bisschen mager. Aber du oder Sie sehen ja verfärbt aus. Verfärbt. Ich kann mich wenigstens zurecht machen und laufe nicht so trist rum wie du. Und mit diesen nun lass mich doch mal rein. Ich hole mir noch was an der Blase. Mit diesen abgehackten Schuhen. Das sind keine abgehackten, sondern Hackenschuhe. Da bist du früher auch immer drauf. Grauenvoll ist das. Grauenvoll. Grauenvoll. Du konntest nur nicht drin laufen, darum findest du es grauenvoll. So was Perverses. Da muss ich direkt das Kreuz machen, wenn ich sowas als Bruder habe. Ach, mittags das Kreuz machen und abends ein Porno lesen, ne? Wie früher. Ich lese keine Porno. Ach. Meine Güte, du hast doch früher immer an mir rumgegrabbelt. Weg. Wenn du das hättest bezahlen müssen, würde ich von dir noch einige tausend Mark kriegen. Gott sei Dank, jetzt ist die Tür zu. verkaufen, dann bringst du dir mal mit. Ich hole mir schon meinen Anteil. Solche Typen, die lasse ich nicht mehr rein, das schwöre ich. Solche Schweine, also gibt's denn das auch? Und der will mein Bruder sein. So ein scheußlicher Transvestit. So was Ekelhaftes. Eine bleibt dir immer treu, wie der Wind der Welt auch weht. Ist der Weg auch noch so mühsam, sie ist die, die mit dir geht. Dich trösten in tiefster Not, wenn auch niemand mehr trösten kann. Grüß dich ein Tag ohne Morgenrot, geh zum Mutter, sie lächeln dich an. So, Mutterchen, jetzt habe ich dir was Schönes gebracht. Ein wunderbarer Käsekuchen habe ich extra für dich gekauft. So, ich werde dich... Ach, immer zu Kuchen. Ich werde dich jetzt schön füttern. Das ist heute schon der dritte Tag, wo du immer nur Kuchen gibst. Das will ich aber nicht mehr, den Kuchen. Ich will jetzt eine Stulle mit schönem... Oh, ist doch schön. Nein, ich will eine Stulle mit Butter und schöner Wurst drauf. Nein, aber drauf, jetzt ja. erstmal Kuchen. Nein, den will ich nicht, den Kuchen. Heute der dritte Tag ist das schon und immer sitze ich hier noch an diesem blöden Stuhl gefesselt. Nein, ja? Jetzt erstmal Nein, das will ich nicht. Ess doch nein, mal nein, nein, mit dem Kuchen kannst du mich jagen. Ich will jetzt überhaupt in Hungerstreit treten. Ich will überhaupt nichts mehr essen und da will ich verhungern und da wirst du sehen, was du davon hast. Komm, ess doch mal so fein. Nein. Nein, schmeckt nix. Aber ganz lecker. Ja, das glaube ich, da kannst du alleine essen. Du bist ja schon immer dünn und dünner. Seitdem ich nicht mehr gekocht hatte, wirst du noch dünner. Du verhungerst schon selbst bald. Ess mal alleine den Kuchen, ich esse den nicht mehr. Ich möchte eine schöne Wurststulle haben oder ein schönes gebratenes Steak. Oder ein Schweinekotelett. Ja, das verstehst nein, du natürlich alles nicht. Nein, nicht. Das kriegst du nicht. Du kriegst jetzt immer von mir Kuchen. Das verstehst du auch gar nicht. Du kriegst immer nur von mir Kuchen. Nein, den Kuchen kannst du alleine essen. Den esse ich nicht mehr. Jetzt rede ich einen Hungerstreik. Das ist nämlich so. Du willst jetzt nur, dass ich dir jetzt ein Schnitzel bringe, damit ich von diesem scharfen Zeug essen soll. Weil du immer so viel Paprika und Soßen machst, die so scharf sind. Naja, ich liebe das eben scharf. Aber du hast davon habe ich ja das Magenleiden. Ja, davon hast du mir nie was erzählt. Dir hat immer mein Essen sehr gut geschmeckt. Hättest du mir was sagen sollen, dass dir das nicht schmeckt und das nicht schmeckt. Ich habe da nicht gewusst, dass das den Magen angreift. Tut den Magenschleimhaut, greift die Magenschleimhäute an. Ja, dann musst du zum Arzt gehen. Sieh mal, ich habe einen gesunden Magen, ich kann das vertragen. Und wenn du einen kranken Magen hast, musst du zum Arzt gehen. Und der verschreibt dir Medikamente oder sagt, dass du Diät musst essen, ja? Und das habe ich ja nicht gewusst. Davon habe ich so diese Maressucht bekommen, weil du mir immer so viel scharfes Zeug gibst und dann breche ich alles wieder aus. Ich kotze jede Nacht das ganze Essen raus. Na sicher, seitdem du alleine jetzt kochst. Nicht nur deswegen. Was war ich für ein schönes Kind. Weißt du noch, wie du mir den Hals gewaschen hast und konntest nicht richtig den Hals waschen, weil ich so dick war, hast du immer den Speck in die Höhe gezogen. Und jetzt bin ich so dünn wie ein Gespenst. Und jetzt bist du krank, siehst du. Und daran liegt das eben. Dann kannst du nicht meiner Kochkunst das zuzuschieben, sondern seiner Krankheit. Nein! Ja, was mir schmeckt, muss dir auch schmecken. Friedrich, aufwachen. Sag mal, es ist 2 Uhr nachmittags. Oh. Ja, entschuldige. Ich stehe schon auf. Sag mal, wir müssen doch anfangen zu arbeiten, Schatz. Ja. Sag mal, wo warst du denn gestern? Wir waren zusammen im Lokal und dann plötzlich warst du verschwunden. Ich war im Theater mit der Luzi. Was ist denn? Hast du deine Zähne nicht drin, oder was? Nee. Ach, meine Zähne, die muss ich auch suchen. Oh Gott, deswegen ist so dick. Ich muss sonst immer irgendwo hier. Jetzt habe ich sie wieder. Wo hast du denn deine Zähne hin? Ist denn die im Bad, oder was? Ich weiß nicht, wo sie hingesteckt sind. Ich glaube, im Bad sind deine Zähne. Komm mal mit. Ach, ja, voll spannend. Jedes Mal muss ich meine Zähne sehen. Ich glaube, guck mal, da ist noch so ein Glas. Das das? Nee, das sind der Lucy, ihre Zähne, das sind nicht meine. Du musst doch wissen, wo deine Zähne hast, das ist doch wirklich absurd. Ach, ich geniere mich ja, wenn ich ohne Zähne rumlaufen muss. Ich muss wahrscheinlich im Traum irgendwie verzottelt haben, ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich es in die Jacke getan. Ja, machst du das öfter, dass du den Zähnen im Traum... Ja, irgendwo hin tun. Weil ich immer Angst habe, ohne Zähne bin ich ja machtlos. Da kann ich überhaupt nichts essen und nichts. Da muss ich immer nur Brei essen, das ist furchtbar. Und nee, das sind sie auch nicht. Und wo können sie denn hingetan haben? Das ist immer... Vielleicht habe ich sie hier in die Schublade getan. Ja. Ich sag mal, dann kannst du doch heute gar nicht singen. In die Schublade habe ich es auch nicht getan. Sag mal, du kannst doch ohne Zähne gar nicht singen. Nee, ne? Nee, das ist ganz furchtbar, weil ich keinen Ton rausbringe. Ach, wo konnte ich denn die nur hingetan haben? Heilige Mutter Gottes, hilf mir bitte. Sag mal, probier doch mal, wenn wir die Zähne jetzt nicht finden, du musst doch heute Abend singen in den Lokalen. Wir haben doch einen Termin gemacht. Ja. Probier doch jetzt mal zu singen ohne Zähne, wie das geht. Brown up. Oh, brauen ab am Haber. Ja, es geht wirklich nicht ohne Zähne. Du, aber üb doch mal ein bisschen, probier doch einfach mal. Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe, Liebe, schalt doch nicht weg zu mir. Nee, das geht nicht ohne Zähne. Vielleicht hat sie jetzt nicht das Spülmittel getan. Ach, da sind sie ja! Und so, Mutti, jetzt singe ich dir 400 Lieder vor. In der Nacht ist der Mädchen gern alleine, denn die Liebe in hellem Mondenscheine. Ich brauche keine Millionen, mir fällt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Du liegst mir im Herzen, du liegst mir im Sinn, du machst mir viel Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Im Leben geht alles vorüber, auch zum Glück, auch das Freud, auch das Leid. Schenk mir noch einmal zum Abschied die Hände. Goodbye, goodbye, goodbye. Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe, Liebe, sei doch nicht so schlecht zu mir. Fühlst du nicht die süße Triebe, Triebe, wie mein Herz verlangt nach dir? Jetzt bist du angebunden, jetzt kannst du mir gar nichts mehr tun. Ich wollte schon immer Sänger werden, aber du hast es nie geduldet. Aber jetzt kann ich singen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ich heiße die Nachtigall von Rammersdorf und singe immer so einige Lieder. Und jetzt singe ich euch was vor. Ich singe heute nicht mit einer Kapelle, ich singe heute a cappella. Ich brauche keine Millionen. Jo, nicht zu schnell. Ich habe im Anzug viele Taschen, doch in den Taschen ist nichts drin. Nur ein kleines Bild von einer Frau, mit der ich glücklich bin. Und außerdem noch ein paar Noten, doch keine Noten von der Bank, nur Noten einer Melodie, die sing ich stundenlang. Ich brauche keine Millionen, aber mir fällt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nicht als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss, um zu wohnen. Einmal so Funkel auf Schick, ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ja, auch noch eine Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu. Und diese große Kleinigkeit, bist du, ja du, ja du, du, du, du. Ich brauche keine Millionen. Vater ist ein Lampenzöller, holeratü, der frisst den Kasten samt den Teller, holeratü, ayo. Mein Mutter ist eine Frau, holeratü, holeratü, holt 12 Kinder und Kamo, holeratü, ayo. Holeratü, ayo. Ich möchte mal wissen, warum ich denn. Warum hat es euch denn nicht gefallen? Was habe ich denn falsch gesungen? Ja, ihr müsst doch wissen, warum es euch macht. Geschmacklich so, was denn für Geschmack? Möchtet ihr denn diese abscheuliche Disco-Lieder, die mögt ihr, ja? Ich sag ja, diese Disco-Lieder, die mögt ihr, ja? Und warum möchtet ihr, weil sie mir aufpuppern sind? Weil sie mir aufwuschen oder mehr Krawall haben, oder? Euch. Wieso, wenn es einer nötig hat, auch nicht. Ja, ich singe doch nicht zum Vergnügen, ich singe doch hier, um mir ein paar Groschen zu verdienen. Das ist Ihre Sache. Und wenn ich in München singe, im Lokal, dann sind die Leute so anständig und gehen von selber was, ohne dass gehen man... Sie was. Dann müssen Sie wieder nach München zurückgehen. Was sind denn dann in Berlin für sture Menschen? Es gibt nicht überall solche sture Menschen wie ihr, die nichts dafür geben, wenn einer sich Mühe gibt. Es kommt darauf an, ob man sich Mühe gibt. Und ich habe mir ja Mühe... Wir haben in Ihrer Gesellschaft nicht gewesen und jetzt gehen Sie bitte. Die haben nichts gegeben. 5 Tische haben nichts gegeben. Der Rosa hat es ja gesehen. 5 Tische haben nichts gegeben, Rosa. Du hast es ja gesehen. Schweine, Schweinestall. Wir haben es ja nicht gewollt. Wir haben nicht gesagt, dass sie singen sollen. Ich habe gesagt, und wenn sie mir das angeregt hätten, dass ich singen sollte, hätten sie dann was gegeben. Das wissen wir noch nicht, ob wir dann was gegeben hätten. Das sieht man mal die Reaktion von den Menschen. Mein Gott, was es für stures Dreckpack gibt. Aber das soll man Nächstenliebe üben. Ich übe zwar schon Nächstenliebe, aber wenn ich sowas sehe, da hört es aber auf mit der Nächstenliebe, Mensch. Wenn ein Mensch so sein kann. Immer wenn ich da so einen Bettler sehe, gebe ich ihm einen Mark. Das nächste Mal gebe ich 10 Pfennig, wenn überhaupt noch was gibt. 10 Pfennig gebe ich ihm. Wenn man das sieht in der Kirche, wenn die sammeln tun, vor 14 Tagen war ich das letzte Mal in der Kirche, aber wie die gesammelt haben, was die für Geld kriegen da, für die dritte Heimat da, für, nicht dritte Heimat, dritte Welt, ach, was die da für Geld passieren, eine 20 Mark, eine 50 Mark, eine 20 Mark, eine 10 Mark, ich war so eine Wut gehabt, dass ich am liebsten denen das ganze Geld runtergeschmissen hätte, vor lauter Wut, und sie hätten es suchen müssen. Wenn die mit dem Klingbeutel an mich gekommen wären, hätte ich das ganze Geld runtergeschmissen und hätte gesagt, oh, es ist mir aus der Hand gefallen. Ich habe so einen Krampf in die Hand bekommen. Das hätte ich schon gemacht vor lauter Wut. Ja, komm hin. Ja, hallo. Sie, dass ich Sie störe. Aha. Ich bin Ihr Nachbar. Sie sind Elvira Pässling. Ja, richtig. Ich wohne hier gegenüber mit meiner Mutter. Ich weiß. Ich wollte Sie mal fragen, ob Sie vielleicht ein bisschen, praktisch gesagt, ein paar Streichhölzer haben. Natürlich habe ich Streichhölzer, aber was wollen Sie mit Streichhölzern jetzt, sagen Sie mal? Ich wollte mir eine Suppe kochen. Und kann das nicht Ihre Mutter? Macht nicht Ihre Mutter? Sie ist nicht da, sie ist verreist. Ach, die ist verreist. Ja, wie? Und wie lange? Wie lange ist sie denn schon? Sie ist schon längere Zeit verreist. Ach, und wie lange haben Sie jetzt dann nicht mehr gegessen? 3 Tage lang habe ich nicht gegessen. Ach, du lieber Gott, was? 3 Tage? Mensch, ach, nee, das geht ja nicht. Da können Sie gern bei mir. Ich habe nämlich gerade noch Suppe auf dem Herd. Da können Sie gern, das ist noch viel übrig. Und, sagen Sie mal, eine Badewanne haben Sie wohl auch schon lange nicht mehr gesehen, oder? Eine Woche würde ich sagen, mindestens, oder? Das ist nicht so ganz astrein. Meine Badewanne, die kann ich Ihnen übrigens anbieten. Die ist ganz okay. Schönes Wasser mit Seife, wie wäre es? Hm? Und dann können wir gemütlich essen. Hm? Wie wäre es? Ich wollte Ihnen übrigens sagen, ich kenne Sie vom Reformhaus. Ich bin derjenige, der Ihnen die Eier weggenommen hat. Ah ja, genau. Jetzt fällt mir das auch wieder ein. Ja, wo ich mich geärgert habe, ich kam genau zu spät. Ja. Sie waren das. Ja, es tut mir immer leid, so wenig, ne? Es tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Ich verzeihe Ihnen. Und wir nehmen jetzt ein Friedensbad gemeinsam. Wie wir das, also in meiner Badewanne meine ich. Also meine Füße kann ich ja waschen. Tja, also die Füße, ich würde sagen, die Hände hätten es auch nötig, zum Essen vor allem, meinen Sie nicht? Und was dazwischen ist, hä? Würde ich doch sagen, kann nicht schaden. Das sieht ja total schwarz alles aus. Sie müssen ja also... Wie lange ist Ihre Mutter weg? Die ist schon einige Zeit weg. Aha, und seitdem, hä? Seitdem haben Sie nicht mehr gebadet. Ihre Mutter badet ja. Sie, sagen Sie, hä? Mhm. Ihre Mutter? Ja. Das gibt's ja nicht. Sie lassen sich von Ihrer Mutter baden? Und Sie schämen sich nicht vor Ihrer Mutter? Kommen Sie hier, das hier. So, ja, richtig. Und Sie lassen sich auch ausziehen von ihr? Das macht eh nichts aus? Aber macht eh nicht mehr Spaß jetzt mit mir, wenn ich das mache? Hm? Ist das nicht... Ich kann das nicht. Hm? Ich finde das nicht gut, weil ich ja schon katholisch erzogen bin. Wie willst du einen Körper haben? Da auch die Katholiken. Hm? Und die Katholiken sind ja auch vom lieben Gott gemacht. Und der liebe Gott hat alle gleich gemacht. So, und jetzt, ja, jetzt kommt der große Moment, ja? Jetzt der Tag der Wahrheit, der Augenblick der Wahrheit, ja? Der Friedrich, du musst dich ja ausziehen. Aus, Friedrich, du musst dich, doch, du musst dich richtig ausziehen, bis auf die Unterhose, die behältst du an und dann wäscht sie dich. Das muss ja realistisch sein. Verstehst du? Ja, das muss ja realistisch sein. Du musst ja ins Bad reingehen, verstehst du? Und dann, das muss man doch hören. Ja? Kann man das nicht spielen? Nein, das geht doch nicht zu spielen. Das ist doch alles realistisch. Das kannst du nicht spielen. Nein, das geht nicht. Gib mir jetzt mal die Verrückte nochmal. Ich kann nicht ins Bad gehen, weil ich erst noch keine Unterhose an habe und weiß, ich gehe schon nicht ins Bad. Wieso soll ich denn ins Bad? Weil du das Hörspiel, es ist doch der Sinn der Sache, Schatz. Wir machen doch das Spiel. Ja, aber ich will mich jetzt nicht baden. Ja, Schätzchen, aber das ist doch der Sinn der Sache, sonst können wir die Zähne doch gar nicht machen. Wieso? Aber brauchst du nicht richtig zu baden? Doch, das muss man richtig machen. Das Wasser klappt, oder? Ach, verstehst du, brauchst dich doch nicht zu genieren. Das macht ja, doch nichts. Ich kann ihn doch auch spielen. Nein, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Schön. Nein, nein, das geht nicht. Das muss ja richtig auf Haut sein. Verstehst du, es muss ja richtiges Plansch im Wasser sein und so. Und es muss richtig die Hosen ausziehen. Du kannst dich ein bisschen wehren, aber du musst es dann machen. Verstehst du? Ich gehe aber nicht ins Bad. Doch, du musst ins Bad gehen. Das ist ja gar kein Handtuch und nichts. Doch, natürlich habe ich ein Handtuch. Das ist ja nass. Ja, nein, das ist doch nicht nass, war ganz trocken. Ich habe hier unten ist ja voll nass. Nein, ich kann dir auch Neues geben. Also, dann fangen wir mal an. Ja? Schön von oben runter, den Dreck hier langsam. Und dann hier weiter, immer tiefer. Und dann... Lachen Sie mich nicht so pervers an, das mag ich nicht. Pervers? Wieso? Ja, weil Sie so zärtlich da so mir den Rücken feste nehmen, dass man so Gefühle bekommt. Ich will keine Gefühle. Ja, eben, das ist doch gut. Ich will keine Gefühle. Sie sind eine Sau. Eine Sau sind Sie. Na, eine Sie sind Psychopath. Eine Drecksau sind Sie. Was? Sie geilen sich nur darauf ab. Sie geilen sich nur daran ab. Ihre Mutter, die hat nicht. Sie geilen sich nur darauf ab. Ich könnte Ihnen die Augen auskratzen. Ich könnte Ihnen die Augen auskratzen. Sind die ja echt? Ich könnte Ihnen die Haare ausreißen. Und die ganze Hände könnte ich Ihnen zerkratzen. Und ich könnte Ihnen die Nase kaputt schlagen. Wenn ich jetzt hier irgendwas hätte, wenn ich Ihnen ein Ding auf die Nase gebe, dass Sie so eine Nase bekämen. Das gibt's denn nicht. Also wenn Sie so sich anstellen, na gut. Dann Sie widerliche Person. Sie geile Sau. Sie geile Drecksau. Geile Drecksau, geile. Also sowas Ekelhaftes. Gehen Sie mal zum Psychiater. Den können Sie nämlich gebrauchen, damit Sie von Ihrer Mutter loskommen. Ich gehe in die Kirche und bete 10 Vater unter, dass ich niemals mehr so eine Frau wie Sie sehe. Alter, das ist ja so langweilig. Ich möchte nicht hier so in dem scheiß Hörspiel mitspielen. Ich möchte mal mit einem großen Star spielen, mit der Elisabeth Taylor oder mit der Gudrun Landrebe oder auch meinetwegen auch mit der Jeanne Marot. Aber nicht so ein scheiß Hörspiel da. Ach, da würde ich mal Millionen verdienen. Die wollen dich doch gar nicht haben. Da müssen sie ein anderer Schauspieler sein, um mit solch einem Schritt halten zu können, die aus Hollywood kommen, ja? Und nicht mit dir, nur aus der Bettwurst, verstehst du? So billige Bettwurst. Das war ein sehr guter Film, wir hatten sehr gute Kritiken. Das ich will nicht aus der Bettwurst spielen. Ich will mal ein großer Star werden mit großen Regisseuren, mit dem berühmten Regisseur von Hollywood, weißt du, mit dem, wie heißt er denn, Spielmann und die großen Stars da, die großen Regisseure, mit denen möchte ich mal filmen, verstehst du? Dass mal aus mir was wird, so wird im ganzen Leben nichts. Ich muss da immer solche Hampelmänner spielen. Und immer welche Typen spielen, die ich gar nicht spielen will. Ich will mal richtig eingesetzt werden. Richtig will ich auf der Bühne oder im Film will ich mal ein großer Star sein. Und nicht so scheiß Hörspiele. So ein Mist mache ich nicht mehr. Ich geb's nach Hause und leg mich ins Bett und schlaf über diesen ganzen Mist, schlaf ich mich jetzt mal aus. Dann komm mal her wieder. Kannst mich mal ein Besuch. Ja, Herr Kosowski? Ja, was wollen Sie denn? Herr Kosowski, mein Name ist Erika Bohrer. Sie kennen mich nicht, aber ich bin ein Fan von Ihnen. Nein, aber im Ernst, ich komme vom Sozialamt. Und wir hatten Ihnen verschiedene Briefe geschrieben. Und ich möchte jetzt ein ganz paar Fragen klären mit Ihnen. Und dann bin ich schon wieder weg. Ach, hören Sie bloß vom Sozialamt auf, da habe ich so die Nase voll. Wem weil... sagen Sie das? Ich muss da sogar arbeiten. Schrecklich. Aber ich muss doch meine Pflicht erfüllen, Herr Kosowski. Also, ich lasse ja ungern jemand hier rein, aber ich will mal eine Ausnahme machen. Die verdammte Dreckskette, Mensch, die verfluchte Kette. Das ist ja so eine Sache immer für sich mit dieser dreckigen Kette, Mensch. Das ist immer eine, die regt mich immer so viel auf, diese Kette. Aber ich sage Ihnen ehrlich, mit der Kette bin ich schon ganz verstanden. Machen Sie die Tür mal wieder zu. Herr Kosowski, ganz ruhig bleiben, nicht nervös werden. Ja, jetzt haben wir sie. Ja. Das ist ja eine solche... Ich danke Ihnen recht herzlich, dass ich ganz kurz komme. Ich will Sie auch nicht lange aufhalten. Ja, du könntest mich auch nicht aufhalten, weil ich bald wieder gehen muss. Nein, ich bin doch ein Fan von Ihnen. Die Nachbarn haben schon erzählt von Ihrer herrlichen Landeskunst. Ich muss wieder zuschließen, damit keiner reinkommt. Wissen Sie, ich kann das nicht gebrauchen, fremde Leute hier in meiner Wohnung. Herr Kosowski, also das mit dem Singen, das hat mich so... Deswegen bin ich auch vom Sozialamt hierher gekommen. Ich wollte Sie unbedingt mal kennenlernen. Ach, was glauben Sie, wie gern ich singe? Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano. Naja, ich hab gehört, also es ist gut. Wollen Sie mich denn nun wirklich hier, es ist minus 25 Grad, hier im Flur stehen lassen? Bin auch ein bisschen durstig. Also die Küche können Sie gehen, aber mitkommen. Aber sonst ins Wohnzimmer, da ist nicht aufgeräumt. Dankeschön, danke, das ist wundervoll. Müssen Sie sich wirklich mal hier eine Putzfrau kommen lassen. Ich muss Ihnen gleich sagen, zu trinken habe ich nichts. Wenn Sie auch frieren, es tut mir leid. Also, Kosowski. Wie war gleich der Vorname? Friedrich heiße ich. Ja, Friedrich. Also, Herr, lieber Friedrich Kosowski, jetzt wollen wir mal Nägel mit Köpfen machen. Wo ist Ihre Frau Mutter? Die ist weggefahren. Nach Polen. Na, das ist ja wunderbar. Und wie heißt der Ort? Ach, das ist doch uninteressant, das geht Sie doch nichts an. Herr Kosowski, wir waren bereits auf dem Amt. Ihre Frau Mutter hat kein Polenvisum beantragt. Lassen Sie das Märchen, lassen Sie diese Storys. Ich will Ihnen mal was sagen, sie ist durch private Initiative dorthin gekommen. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Ja, was sind denn das für private Initiativen? Was sind denn das für private Initiativen? Was geht Sie das denn an? Jetzt reicht's mir aber allmählich, Herr Kosowski. Glauben Sie vielleicht, ich sitze hier zum Vergnügen in diesem uringesteckerten Küche hier, in diesem üblen Kot? Ja, hören Sie mal, Sie können doch nicht meine Wohnung hier als ruingesteckerte Kot und so bezeichnen. Da hinten steht so eine interessante Fruchtsaftflasche. Ich bin ein bisschen durstig. Könnte ich da mal vielleicht ein bisschen was haben? Sie sehen aber auch alles. Also, Herr Kosowski, nur seien Sie mal nicht so. Wir wollen uns doch jetzt nicht hier streiten. Ich möchte klipp und klar jetzt wissen, wie bitte? Auf Ihr Wohl. Oh, danke. Was haben Sie denn mir denn da angedreht? Merkwürdig, naja gut, ich hab Durst. Wissen Sie, vielleicht ist das ja alles Quatsch. Aber ich habe ja nun mal als Beamtin die Aufgabe. Ah, und der Herr Kremm, wissen Sie, der Herr Kremm vom Kriminalamt. Der hat gesagt, die Mutter wäre vielleicht ermordet. Wie kommen Sie dann auf so eine alberne Idee? Die Mutter wäre ermordet. Also ich muss schon bitten. Du Biest. Bleiben Sie ruhig sitzen, sonst kriegen Sie noch einen Hammer auf den Kopf. Alle Frauen werde ich umbringen. Also, mein lieber Fritzi, wie lange bin ich hier nun schon an diesen Stuhl gefesselt? Kannst du mir das sagen? Sind das Tage, sind das Wochen, sind das Monate oder mir kommt das schon vor wie Jahre? Ich wünschte, ich wäre tot. Wie möchtest du denn sterben? Ja, so wie Hacketal die krebskranke Frau mit Arsenik vergiftet hat. Das ist, glaube ich, das wenig Schmerzhafteste. Also, ich will ja nur nicht unter Schmerzen sterben. Ich will, dass es ganz schnell passiert. Ich werde dich erschießen. Und da triffst du ja wieder nicht. Soll ich dich durchbohren mit dem Herz? Nein. Oder soll ich dich aufhängen? Na, du siehst da auf den Strick schon, nicht? Der hängt da. Nein, aufhängen will ich auch nicht. Soll ich dich ertränken in der Badewanne? Na, ich kann so gut schwimmen. Aber ich könnte doch hingehen und könnte eine Flasche oder ein Radio, was ich dir in die Hand gebe, und dann gibt es einen Stromschlag. Ich weiß nicht, ob das so schmerzlos ist. Oder ich könnte doch ein Kissen nehmen und könnte es dir so lange auf den Kopf drücken, bis du keine Luft mehr kriegst. Dann wirst du ersticken. Ja, inzwischen wird schon jemand kommen und mich hier befreien, bevor du da deine grausamen Taten ausführen willst. Oder ich könnte dich in die Toilette mit dem Kopf hineinstoßen und dir Addax ins Gesicht schmeißen und das in den Mund reintun. Mit Addax. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Hast du mich in der Stunde gedacht? Hast dich gesorgt, gequält um deinen Jungen? Hast ihm des Abends ein Schlaflied gesungen? Dein Vater, erzähl mal von deinem Vater, wie der gestorben ist und so. Mein Vater war ein sehr böser Mensch. Der hat immer Krach gekriegt mit meiner Mutter. Und ich habe ihn an sich nicht gemocht. Weil wenn ich in der Schule ein I nicht schreiben konnte oder konnte irgendwas nicht schreiben, weil ich als kleiner Junge das nicht so gleich beherrscht habe, dann ist er hingegangen und hat mir mit einem Holzlöffel auf den Kopf gehauen. Wir hatten zu Hause so drei Holzlöffel. Da hat er einen rausgenommen und hat mir einfach mit einem Holzlöffel auf den Kopf gehauen. Und daraus habe ich einen Hass entwickelt für meinen Vater. Da war ich eigentlich auch froh, wie er tot war. Meine Mutter natürlich nicht, die hat furchtbar geheult. Mein Vater hat sich das Leben genommen, war in Situationen verwickelt mit Spionage, hat man angeblich gesagt. Er hätte Spionage getrieben für den Osten. Nichts Genaues weiß man nicht, denn sonst hätte meine Mutter keine Unterstützung bekommen. Man hat nie richtig rausgefunden, was dahinter gesteckt hat. Ich habe meinen Vater gefunden, wie er sich das Leben genommen hat, unten im Keller. Da hat er sich das Leben genommen, da hat er da gehangen, aufgehängt. Das habe ich im Spiegel gesehen, das war grauenvoll. Ich werde das Bild lange Zeit nicht vergessen, es hat so grauenvoll ausgesehen. Erst muss er sich die Pulsadern aufgeschnitten haben, das hat nicht geklappt. Dann hat er sich aufgehängt. Ein grauenvolles Bild, wenn ich dran denke. Wie alt warst du denn? Nicht ganz 7 Jahre. Es war in Nürnberg-Fürth. Mein Vater war damals, wie er da als Sänger und als Textilkaufmann war, ist er da hinversetzt worden als Textilkaufmann und hat da seine Geschäfte gemacht, aber hat nebenbei so viel Frauen gehabt und hat meine Mutter auch betrogen, nach Strich und Faden. Sie hat ein Notizbuch gefunden von lauter Frauen, wo er überall gewesen ist, in Arnheim, in Holland und überall war er rumgereist und hat überall so viele Frauen gehabt. Meine Mutter hat die Hände vorm Kopf geschlagen, wie sie das alles gelesen hat. Guten Morgen, Frau Sozialarbeiterin. Haben Sie gut geschlafen? In anderen Wohnungen schnüffeln, das hab ich gern. Aber wenn Sie nett und freundlich sind, werde ich Ihnen den Knebel abnehmen. Und wir werden uns ein bisschen unterhalten. Ja, ich bin aufgewacht. Es war eine sehr muntere Nacht. Irgendwie taten Sie mir doch ein bisschen leid, obwohl Sie so eine Sozialmitarbeiterin sind, wie ich Sie hasse wie die Pest. Sie können froh sein, dass ich Sie überhaupt reingelassen habe. Denn die meisten, die fährt ich schon an der Türe ab. Sie aber habe ich reingelassen in die Wohnung. Finden Sie nicht auch, dass ich ein guter Mensch bin? Bin ich doch nett, nicht? Oder? Oder? Ach, Friedrich, wenn wir uns unter anderen Umständen kennengelernt hätten. Wenn wir uns unter anderen Umständen kennengelernt hätten, wie schön wäre das gewesen. Ein Mann mit einem so römisch-klassischen Profil wäre mir entgegengetreten. Ein Sänger. Sie wollen mir doch nur schmeicheln. Das ist doch nicht wahr, dass Sie sagen, dass ich schön aussehe. Ich bin ja so hässlich wie die Nacht finster. Ich trau mir, dass Sie schön sind. Ich trau mir ja gar nicht, in den Spiegel reinzuschauen. Ich krieg ja einen Schreck vor mir. Ich war einmal schön. Ich war mal ein Schönling. Hatte ein wunderschönes Gesicht. Und jetzt habe ich lauter Narben. Und die Nase ist vollkommen kaputt. Es ist alles erledigt. Ich sehe alles andere als schön aus. Damals sind mir die Mädchen immer nahe gelaufen und haben mich immer bewundert und ich habe es immer angespuckt, weil ich immer gedacht habe, ach was, die kleinen Mädchen, die brauche ich noch nicht und wenn ich größer werde, wenn ich erwachsen werde, dann laufen sie mir von selber nah. Denkste, keiner ist mir nahe gelaufen, weil ich jetzt so hässlich bin wie die Nacht finster. Sie sind ein schlanker, drahtiger, mutiger, schlanker Mann. Sie sind ein Satansbraten, Sie wollen mir nur schmeicheln, damit Sie loskommen. Aber Sie kommen nicht los. Ja, wirklich, auf die Schönheit kommt es doch überhaupt nicht an. Ja, merken Sie denn... Ja, was kommt es denn an? Auf die Ausstrahlung, Friedrich. Die hab ich wirklich nicht. Und Sie sind männlich. Ein Mann muss nicht immer schön sein, darauf kommt es gar nicht an. Es kommt nur darauf an, er ist ein Mann. Ein Mann muss nicht immer klug sein, er darf auch mal anders sein. Es kommt nur darauf an, er ist... Jetzt reicht's aber, ja. Was machen Sie denn mit mir? Ein Mann und eine Frau, ja. Glauben Sie vielleicht, hatten keine Kraft? Ja, wir haben... Jetzt hat dieses Luders doch zustande gebracht, mich zu fesseln. Ruhe. Seien Sie froh, dass Sie nicht erwürgt werden. Frau Kosowski, gehen Sie doch mal laut! Frau Kosowski, Sie sind doch hier! Gefesselt. Und mir tun die Knöchel weh und die Handgelenke. Ich habe nichts zu trinken. Ich habe so einen furchtbaren Sohn und der hat mich hier in den Zustand gelassen. Hat sie vergiftet? Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ich sterbe ja bald. Oh Gott, nein. Sie leben. Ich habe sie gefunden. Ich bin Frau Bohrer. Ich habe sie gefunden. Ich werde Ihnen helfen. Dann werde ich sie erstmal abwinken. Oh mein Kommt noch jemand? Wie lange haben Sie gewillt? Ich habe keinen Kalender. keine Uhr, kein Fernsehen, nichts mehr. Es passieren vielleicht noch ein Wunder. Also, ich werde jetzt den Arzt holen. Wollen Sie ins Krankenhaus oder so? Tun Sie das bitte. Ja, ich werde anrufen. Alles egal. Ja, weißt du, es muss jetzt so sein, dass du, Luzi, jetzt fragst, was ist mein Sohn, wo ist mit meinem Sohn? Und dann sagst du, den habe ich gefesselt, den habe ich nicht. Wir werden sofort die Polizei holen. Und da sagst du, nein, um Gottes Willen, keine Polizei, bitte, bitte. Lassen Sie keine Polizei, mein Sohn darf nichts passieren. Ja? Ne? Und dann nimmst du einen Hammer und erschlägst sie. Bitte, was? Wen nehme ich? Sie soll einen Schatz, kann sie nicht. Hat gar nicht die Kraft dazu. Geht gar nicht. Hat gar nicht die Kraft dazu. Ja, aber sie will ja ihren Sohn schützen. Nein, aber nicht in dem Zustand. Nicht in dem Zustand. Das glaubt kein Mensch. Das ist auch keine Burleske mehr. Ich bin dankbar, dass sie mich rettet. Und dann sagt das Publikum, dreht ab den Reiseradio und sagt, ach, wirst du hier doch kommen. Ja, höchstens, er könnte sich wieder freigemacht haben und einen Hammer dann auf mich oder auf die Mutter. Aber das geht. Oder alle beide ganz kurz einen Prozess gemacht. Alle beide. Schluss muss ja sein. Und dann schlüsse ich auf das Ave Maria.